Spielt ja von der Sache her auch keine Rolle, was wir erzählen, ne? Wir sind ja hier auf dem Raucherbalkon. Genau, da darf man alles, glaube ich. Ja, aber bei mir raucht nur der Kopf. Ja, aber ich habe ja auch, ich habe ja am 14. Februar seit 9 Jahren bin ich nicht Raucher. 2008 habe ich aufgehört, am 14. Februar. Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte 97 aufgehört. Das war mit 27 und habe aber mit 14 angefangen. Und dann habe ich aufgehört und das war früher, 93 habe ich aufgehört, 97 wieder angefangen und kurz vor der Meisterschule, 98 wieder aufgehört. Da habe ich zwischendurch immer mal so 2 Jahre. Und dann hatte ich 2003 wieder angefangen bis 2005. Okay. Warum hast du dann wieder angefangen? Ich weiß es nicht. Du fängst an mit dem Trinken, dann rauchst du nur Wochenende, dann rauchst du nur, wenn du nicht arbeitest und dann rauchst du auf der Arbeit und rauchst du halt immer. Das wird dir da mehr, ne? Ja, klar, wenn du einmal angefangen hast, ja. Genau. Und 2005 hatte ich einmal ein Problem mit, was war denn da gewesen? Da wurde mir mal so komisch schwindelig. Und außerdem beim Inhalieren brannte das voll im Brustkorb. Das war aber kein Brennen, das hat sich zuletzt rausgestellt, das war eine Bandscheibe. Beim Einatmen irgendwie tat vorne die Rippe weh. Ja, das muss aber ja auch wehgetan haben, wenn du nicht geraucht hast. Beim Einatmen, ja, wenn ich geraucht habe, war es aber vor allen Dingen. Ach so, okay. Ja, dann zieht man, glaube ich, tiefer ein, wie wenn man ganz normal, wenn du ja normal atmest, ziehst du ja die Luft nicht so tief ein wie beim Rauchen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es an der Rippe lag. Das haben die mir auch gesagt, dass es an der Rippe lag. Aber guck mal, wenn ich dann zum Beispiel geraucht habe und hatte bei einem Geburtstag, da ist ein Bekannter, ist irgendwie, weiß ich wie alt geworden, und der hatte einen Zigarrenschrank. Und zwar so richtig mit Klima. Ja, wie heißt so das? Humidor oder? Ja, so richtig so ein teures Ding, was du da immer mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit und was nicht alles. Und so ein Ding hatte der, und der warf dann gegen Mitternacht, wie er Geburtstag hatte, eine Zigarre auf den Markt. Und jetzt war ich ja eigentlich schon durch dieses Kribbeln, war ich ja Nichtraucher. Und dann habe ich halt nach einer Woche oder anderthalb, habe ich so eine Zigarre genommen und dran gezogen, und da brannte das wieder voll. Und ich hatte die ganze Zeit keine Probleme, und da habe ich gesagt, so, Schluss jetzt. Und das war das letzte Mal, dass ich irgendwo dran gezogen habe. Okay, na, so eine gute Zigarre, ich weiß nicht. Ja, ich konnte da auch nicht Nein sagen, und das war wirklich eine gute. Die hat irgendwie, das Stück hat irgendwie bei 30 Euro oder so gekostet. Ja. Also die ging da wirklich, also der hat es nicht, der hat es richtig krachen lassen. Okay. Und das war eigentlich schade drum, aber ich konnte nicht rauchen, ging nicht. Es hat so gebrannt. Wenn du da Schmerzen hast oder was, ja, klar. Nachher bist du dann noch richtig krank von und so ein Scheiß. Jo. Nein. Jo. Nee, muss ich nicht haben. Und dann, seitdem habe ich dann, damals habe ich noch, 85 Kilo oder so gewogen. Und dann ging das dann stetig bergauf, ne? Ja, dann ich habe auch damals, wie ich aufgehört habe zu rauchen, glaube so 90 Kilo oder was. Und dann ging es hoch auf, wo war ich dann letzten Endes, 110 oder so, ja. Na, ich war stellenweise 127, hatte ich mal in der Spitze. Und jetzt bin ich ja wieder runter, aber trotzdem, daher kam das, ne? Ja, ja. Da ging das dann los. Du suchst ja irgendwo eine Ersatzdroge, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und bei mir waren das halt eben Gummibärchen, Schokolade und so, Bonbons und ja. Und ja. Ja, ich war eigentlich in der Jugend, war ich immer so, ich sag mal, stabil oder kräftig, sagen wir mal kräftig, nicht so ein Schlaxi, sondern so richtig schön, normal halt. Ja. Und 85, gut, klar, das sind 5 Kilo mehr als BMI oder 4 Kilo mehr, und das ist aber scheißegal, da kann jeder mit leben. Nur, da hast du mit dem Rauchen aufgehört, und das hat so zugeschlagen, aber ich glaube nicht, dass es an sich am Rauchen gelegen hatte, sondern bloß, weil man dann auch mehr isst. Ja, das liegt nicht am Rauchen, das liegt daran, dass du dann mehr isst, genau. Du suchst dir dann halt eben Ersatz, ja. Ja, so war das bei mir auch, ja. Boah, du hörst dich voll cool an, ehrlich. Dankeschön. Ach so, das. Das liegt aber daran, dass ich immer noch erkältet bin, glaube ich, oder? Meinst du dieses Rotzige, dieses? Ja, dieses so, dieses tiefe, Amandaliermäßig, ja. Das kommt, das ist irgendwann weg wieder. Schade eigentlich. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn es so bleiben würde. Also mir würde das gut gefallen, aber naja, kann man halt eben nicht ändern. Und dauerkrank will ich auch nicht sein. Naja, ach, du bist ja. Nein. Da bleibt man lieber so, wie du bist oder so, wie du warst. Hm. Wie ich war, genau. Ja, sonst wirst du ja noch zum Rod Stewart der Bot-WG. Oh yeah, genau. I'm sailing, kann ich ja nur sagen. Nee, Baby Jane, das finde ich viel besser. Welches? Baby Jane, finde ich. Baby gut. Jane, will mir jetzt ja gerade nicht in den Kopf. Baby Jane, da. Nee, kenne ich gar nicht. Oder? Wie hieß denn das andere, wo er da von Australien da singt? Ach, weiß ich nicht mehr. Kommt nicht keine Ahnung. Ich bin aber da auch nicht, also ich kann Lieder oder so, wenn die jetzt da gespielt werden und dann kann ich da mitsingen, wenn ich sie kenne, aber wenn mir jetzt jemand sagt, jetzt sagen wir mal, wie das Lied heißt und wer es gesungen hat, da bin ich aufgeschmissen. Die haben doch hier so eine YouTube-Playlist, da könnten wir jetzt in diesem Moment ja dieses Baby Jane mal reinschmeißen. Jo, genau, das wäre ja eine gute Sache. Ja, das wäre geil. Von, Ist das eine YouTube- oder hier Spotify-Playliste? Nee, ich glaube, das ist eine YouTube-Playliste, die sie da haben. Hm? Ja, kannst du denn die da überhaupt abspielen bei YouTube mittlerweile? Ja, doch, das geht. Ja, okay. Die haben da ja vieles gekippt irgendwie. Wie ja, ich glaube, die haben da irgendwas mit der GEMA abgemacht oder so, dass die, keine Ahnung. Big Deal. Ja. Das geht ein alles Big nur Deal. Ums Geld. Das geht alles nur ums Geld. Scheiß auf Kultur, Geld regiert die Welt, genau. Ja. Ja. Nur in der Podcast-Szene, da geht's noch ohne. Ja, das ist noch eine Frage der Zeit. Du siehst ja, was da so alles, aus dem Boden stampft. Sind ja schon fast alle wieder weg, ne, diese ganzen. Jo, aber hier Pott-WG zum Beispiel geht eigentlich ohne Geld. Natürlich kann man dem reden, ab und zu mal was in den Hut werfen, aber prinzipiell geht's ohne. Ja. Ich mag das nicht. Ich mag dem Raiden nichts in den Hut werfen. Nein, ich auch nicht. Ich nehme lieber eine Kiste Bier und fahr hin. Ja, genau. Oder so. Ja, so irgendwie. Ja. Was wollte ich sagen? Dieses, wir haben das noch nicht ganz durch mit dem Podstock. Ja. Also ich möchte auf jeden Fall hin. Ich werde auch ein Zimmer bestellen da, also wenn es geht, dass ich mir da irgendwie ein Bett, Zimmer brauche ich ja kein eigenes, aber. Also auf dem Gelände jetzt, oder was? Ja, klar. Ja. Weil wenn der Micha auch nicht kommt, mit dem könnte ich mir ja dann ein Zimmer teilen, aber wenn der auch nicht kommt und du kommst nicht und Raiden kommt nicht, also mit den anderen da, ich weiß ich nicht, dann ist es auch egal, dann kann ich doch da in irgendeine Butze und solange ich nicht gerade in das Schnarcherzimmer komme, ist doch alles gut, ne? Ja, stimmt. Also, ich denke mal, dass ich vorbeikomme. Ich meine, das ist ja jetzt von mir aus in, ich weiß nicht, 50, 60 Kilometer oder was zu fahren einfach. Das geht noch, ja. Und dann werde ich mal, was weiß ich, samstags oder so vorbeikommen, fahre ich morgens früh los und dann gegen Abend wieder nach Hause oder so. Aber jetzt ein ganzes Wochenende da verbringen, weiß ich nicht. Es ist eben, ich komme da gerade aus dem Urlaub dann zurück, da wo wir auf der Hütte sind und dann später wollte ich ja noch in Bad Tölz da ein bisschen übernachten und dann gleiches Wochenende wieder weg und vorne dran ist dein Sommerfest noch. Jo. Naja, vorne dran ist ein Monat, ne? Monat vorher. Nee, echt? Nee, das Sommerfest ist doch. Nee. Warte mal. Nee. Ist das Podstock nicht am 5. August? Ach, wo ist denn mein Kalender? Ich kenne mich mal wieder auf meinem Handy nicht aus. Also meins ist am 15.07. auf jeden Fall. Ja, so. 15.07. genau. So, und dann bin ich ab 29.07. bin ich auf der Hütte. Und ab 3.08. Ja, sind ja 14 Tage später. 6.08. bin ich dann in Bad Tölz. Und Podstock ist, glaube ich, am 12. und 13. Ja, es sind 4 Wochen später, hast recht. Trotzdem ist mal irgendwo zu viel alles, weißt du? Ja, weil du dazwischen wirklich nur eine Woche nichts hast. Aber die Woche nach dem Bob zum Bob Sommerfest hast du nichts. Ja, da habe ich nichts, genau. Da war aber auch was. Aber Moment, doch, in Dortmund. Podcaster-Barbecue. Ja, okay, dann nee, fahre ich auch nicht. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich auch nicht können. Da habe ich was anderes. Das ist schade. Das ist eigentlich recht nah bei, genau wie Hannover letztes Jahr. Das hätte mir gut gepasst, aber das, wie gesagt, das war einfach. Ich meine, ich hätte in der Woche, wo das Potsdok ist, ja auch noch Urlaub. Also ich habe von Urlaub mache ich vom 24. bis einschließlich dann 13. Urlaub. Aber ja, ich weiß nicht, ist mir alles zu viel dann irgendwo auch. Na, du brauchst es ja auch nicht. Ist doch egal. Man sieht sich ja so. Ich würde bloß, ja, weiß ich nicht, aber du musst dann den Freitag auch arbeiten, ne? Nee, ich habe Urlaub, habe ich gerade gesagt. Also wenn du freitags runterkommen willst und hier pennen willst. Dann könnte ich doch dann den Donnerstag kommen. Ach so, ja, kannst du auch mal. Weil ja, Potsdok geht ja am Freitag bis Sonntag los. Freitag bis Sonntag. Jo, genau. Dann wäre es für mich besser, ich würde am Donnerstag schon kommen und den Freitag auch blau machen, weil dann können wir Donnerstagabend, dann brauchen wir nicht so auf die Uhr gucken. Und ob ich dann nachmittags dahin fahre oder abends, das ist ja scheißegal. Jo, genau. Können wir vielleicht freitags hier noch was machen Wie was auch immer. Ja, guck, seht ihr wohl. Da kriegt der Raucher am Balkon das live mit, wie wir das so verplanen, ne? Ja, ist auch mal schön. Ja, weiß ich gar nicht. Wo sind denn die anderen alle eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Was ist denn heute Donnerstag? Sind die ein Stockwerk tiefer hier unten oder wo? Ach, da ist alles ja sicher, klar. Ach, da ist ja alles klar. Voll. Himmel. Ach, da ist ja alles vertreten. Alles, was Rang und Namen hat, sogar der Backup ist da. Also es ist die Cash-Frequenz, die sind im Moment am Senden. Ich weiß gar nicht, 7:15. Die fangen, glaube ich, 7 immer an, ne? Ja, dann sind die ja gleich fertig. Ja, dann machen die, glaube ich, immer so eine knappe Stunde oder was, ne? Ich weiß nicht, ich höre den Podcast nicht, weil ich ja kein Kescher bin. Also ich bin so der Zweitmuckel neben dem Klaus. Nein, also abonniert habe ich die auch nicht, aber live höre ich sie schon ab und zu mal. Ja, gut, wenn man mal gerade hier ist und das kann man machen, ne? Ja. Ja, ich habe bei mir hier auch ein bisschen getrickst. Ich habe ja auch mit meinem Mikrofon und meinem Mischpult ein bisschen rumgemacht. Und bei dir gibt's auch was Neues, ne, oder? Jo, ich verkaufe mein altes Mikrofon, das T-Bone SC450 USB. Der hat sich immer super angehört, fand ich. Ja, aber man muss auch mal neue Wege gehen. Und somit habe ich mir ein Rode NT1A gekauft und dazu so ein, wie sagt man, Mischpult? Nee, Mischpult ist es ja nicht, es ist ja so ein. Doch, ist schon ein Mischpult, würde ich sagen, genau. Ja. Jo, und praktisch hier machen wir jetzt ja die erste Aufnahme damit. Wir waren die ganze Zeit ja hier in der Pott-WG und haben mal ein paar Einstellungen getestet und so weiter und schauen wir mal. Das ist mehr oder weniger so ein Testlauf, ne? Ja, kam heute an, aufgebaut. Läuft alles prima. Ich finde auch dieses Audio-Interface, also was dieses Mischpult, das hat ja einen USB-Anschluss. Mhm. Und ich finde, das geht recht einfach zu installieren. Zumindest hatte ich das bei mir hier. Ja, anstecken also, und gut. Plug and play, kannst du sagen. Ne? Also ich habe das eingesteckt. Gut, du musst halt eben am Mischpult deine Einstellungen machen, klar. Aber du musst keine CD einlegen oder so, Treiber installieren, alles gut. Nee, so ein bisschen Höhen rein, mitten raus und ja, gut, das so ein bisschen, oder ein bisschen Kompressor. Ein Kompressor ist auch mit dran, ne? Ja, genau, ist alles in einem. Ja, gut, es ist, ich sag mal, ich habe zwar hier riesigen Platz auf meinem Tisch, aber irgendwie ist es mir wichtig, doch nicht so viel drauf zu stehen habe. Also wenn ich jetzt da gerade mal hier in die Ecke gucke, wo das Mischpult steht, da steht noch mein Rechner, da ist ein Kabelwirrwarr. Ich hasse es, aber ich weiß auch nicht, wie ich es irgendwie besser verpacken kann oder dass man das nicht so sieht. Ich bin, so Kabelmanagement ist nicht meins. Deswegen ist mir das lieb, wenn es dann nur ein Gerät ist. Ja, gut, okay. Kann ich schon verstehen. Ich hatte das bei mir ja so, ich hatte immer USB und das soll jetzt ja mit der neuen, wie heißt das denn, was jetzt aktuell ist hier, Mavericks oder wie heißt das aktuell? Thunderbolt oder was? Nee, warte USB-C? Mal, das aktuelle heißt ja Sierra, dieses macOS, ne? Ja. Und vorher bei Mavericks oder wie das hieß, da hatte ich halt das Problem, dass das USB-Interface immer gespackt hat. Mhm. Da fing das an so mit mir zwischendurch. Ja, genau. Hat sich das jetzt dann mit dem neuen macOS, iOS hätte ich schon fast gesagt. Das soll sich erledigt haben, okay, hat die mir erzählt. Ja. Aber mir war das jetzt auch scheißegal. Ich habe einfach ein anderes Interface genommen. Mhm. Und zwar dieses, nicht Firewire, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Thunderbolt. Thunderbolt, habe ich auch gesagt, oder? Ist richtig, ne? Ja, diese USB-C, die neuen haben ja das bei USB-C. Weiß nicht, wie das bei den älteren Macs ist. Nee, das heißt hier Thunderbolt. Ja. Und dieses Audio-Interface ist ein Thunderbolt-Interface. Mhm. Und das ist auch von Zoom. Klingt super, nur hat keinen Equalizer. Okay. Und ich habe hier verschiedenste Mikrofone, unter anderem das Ralf Stockmann-Mikrofon, das war eigentlich recht günstig, aber das letzten Endes hat mich dazu bewegt, ein Mischpult auch zu kaufen mit einem Equalizer dran, weil ich hatte keine Höhen. Mhm. Und ich musste mir unbedingt ein paar Höhen dazu kaufen. Das habe ich halt immer. Ja, und weil das jetzt so geil klang, ich fand das richtig gut, also dieses hörte sich richtig gut an, das Mikrofon. Mhm. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, ich höre nichts. Ach, meine Frau fängt an zu braten. Hörst du das nicht? Nee, das höre ich nicht. Das hörst du nicht? Nee, warte, aber mal. Riechen kann ich. Nee, Quatsch. Echt? Was gibt's denn Gutes? Frag mal. Vielleicht komme ich schnell vorbei. Voll übel, ich höre das hier voll. Echt? Das Mikro geht das rein. Ja, ja, krass. Cool. Naja, nee, höre ich nicht. Hör nichts braten hier. Na, das ist gut. Naja, und weil das alles so schön klang, dachte ich, naja, vielleicht kannst du es noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Mhm. Und dann hatte ich ja noch diesen alten Vollröhrenkompressor. Den hatte ich mal damals für die Musik gekauft. Ja. Und hier auch im Podcast verwendet. Und ja, den habe ich jetzt wieder davor geklemmt. Somit habe ich jetzt Kompression und ja so dieses Schickimicki. Also, ja, ja. Naja, und da bin ich auch ein bisschen am Rumprobieren. Ja, man muss immer ein bisschen was machen und ich will jetzt ja nicht sagen, man darf nicht stehen bleiben. Also ich denke mal, mit meiner Qualität von dem T-Bone war eigentlich ganz gut, aber man will ja, man ist ja auch irgendwo ein bisschen so Nerd und Technik und hier mal ein bisschen rumfriemeln und da mal ein bisschen rumfriemeln und ja. Ich meine, das Mikro habe ich jetzt da geschätzte 3 Jahre oder so, glaube ich, weiß gar nicht. Jo. Das klang ja auch gut. Es klang auch gut, ja. Also, ja. Was, aber ich glaube, du hast das ja auch noch gemacht, um dieses iPad als dieses Ding, dass du damit Einspieler machen kannst, ne? Ja, dass man halt eben mal Einspieler machen kann, gerade hier Landfunker und sowas oder auch beim Reden oder so, keine Ahnung, Radinger, die Podcasts, wo ich halt eben mitmache, dass man dann auch mal was einspielen kann. Jo. Ist halt eben zu dem Großmembran USB halt eben der nächste Schritt, weißt du? Dann halt eben, ja. Hast du da schon eine Software fürs iPad, was du da nehmen willst? Oder? Nee, habe ich noch gar nichts. Also ja, das Kabel kommt auch erst morgen, sonst hätte ich da vielleicht heute schon mal was draus ausprobiert. Aber das, sie hatten zwar versprochen bei Amazon, dass es heute kommt, aber es war nicht dabei. Bei mir ist es halt klassisch Dropbox, die nutze ich, ne? Und Ja, gut, ich denke mal, so Sachen aufs iPad draufspielen, gerade so Audiokommentare oder sowas, ist auch irgendwo ein bisschen schwierig, glaube ich, immer. Dann kannst du aus der Dropbox einfach auswählen, anklicken, abspielen. Geht einfacher, denke ich mal. Ja, oder dann halt so ein ganz einfaches Android-Ding nehmen, ne? Aber ist ja Quatsch eigentlich. Nein, ich habe ja ein iPad Kissen. Mini ja, hat hier. Man also, ja, ja. Ne? Ja. Und zur Not geht, denke ich mal, das iPhone auch. Naja, ja. Klar. Ja. Ja, Mensch, gucke mal. Werden ja immer mehr. Nee, doch nicht. Das war ja ein kurzer Besuch. War ein kurzer Besuch auf dem Raucherbalkon, ja. Ich glaube, die spionieren uns aus hier. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Das ist so, kommt mir so vor. Na, was soll's. Meinst du, die gucken von unten hoch, was treiben die zwei ja, Bekloppten bestimmt. Da? Also doch, das machen die. Okay. Das machen die. Was geht da vor sich? So denken die sich, was machen die da? Naja. Naja. Jo. Na, ich bin also, wie gesagt, ganz stolzer Besitzer jetzt eines Rode NT1A. Ja, und ja. Bald kommt noch das passende Auto dazu. Ja, also, ja. Was, ja. Im Mai ist es soweit, denke ich mal. Vielleicht auch schon im April, schauen wir mal. Jo, und dann werde ich zum Bobs und Bobs Sommerfest und ja, mal mit dem neuen Wagen vorfahren. Aber mal ehrlich, das ist doch auch scheißen lange, ne? Also normalerweise darf doch so eine Autolieferung nicht so viel, das ist doch... Ja, ja, aber guck dir nur an, damals, als ich mir die Apple Watch gekauft habe oder jetzt die AirPods bestellt habe, die haben auch eine Lieferzeit von über 4 Wochen, weißt du? Das ist, da denke ich mir, was ist denn los, weißt du? Es geht ab. Aber ja, gut, der Verkäufer hier, der von Opel, der hat mir jetzt ja schon gesagt, dass das Auto halt eben schon sehr gefragt ist und daher auch die langen Lieferzeiten. Ich finde es übertrieben. Weiß nicht, uns ist ja, irgendwie, kommt mir sehr, sehr, sehr viel vor. Gut, wir können auch ein Auto nehmen, was dort gestanden hat. Nur da ich halt eben ja 4 Kilometer fahre, ich brauche einen Diesel. Und Diesel haben die meisten nicht vorrätig. Ja, aber warum nicht? Das verstehe ich nicht. Naja, weil es halt eben nicht, ich weiß nicht, so ein Benziner verkauft sich halt eben schneller wie so ein Diesel, denke ich mal. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Hat das mit dem ganz, Feinstaub ganz einfach. Zu tun? Ich war heute unterwegs und habe mir kein Bett gekauft. Das Bett habe ich mir gestern online bestellt bei Ikea. Aber ich habe mir zwei diese, wie sagt man, Lattenroste. Ja. Und 2 Matratzen, ja. Ja. So, die waren im Angebot. Aber die haben die nicht auf Lager. Die werden bestellt. Gut, Lieferzeit 1 bis 2 Wochen, okay. Aber trotzdem, die haben sowas nicht mehr auf Lager, weil einfach die Kosten, denke ich mal, für so Sachen auf Vorrat zu halten, verursachen halt eben immense Kosten. Ja, aber Lattenrost und Matratze. Ja, aber wie viel Stück gibt's? Weißt du? Ja, aber du gehst nach Amazon, bestellst es und morgen ist es da. Ja, ja, klar. Wie machen die das denn? Das ist doch... Ja, da ist halt eben auch schon eine größere Anfrage an Lattenrosten und Matratzen, wie jetzt da bei so einem kleineren Möbelladen oder ja. Wie auch immer. Das ist, oder ich weiß nicht, wie man zu den Läden sagt, wo man Teppiche, Böden und so weiter bekommt und Matratzen und Vorhänge und ja. Wir haben hier einen Großhandel, das kann ich hier wirklich mal beim Namen nennen, der heißt OEG. Mhm. Wofür die Abkürzung jetzt steht, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber OEG ist ein Sanitär- und Heizungs-Großhandel, Versandhaus. Ja. Mhm. Da rufst du an, die haben so unendlich viele Originalersatzteile und was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade einen Raumfühler brauche, einfach bloß um die Therme an- und auszustellen, also so ein Klick-Klack quasi mit einem Thermostat dran, hat hier jeder Großhandel, aber zu einem vernünftigen Preis und ich will nicht nochmal losfahren und ich will den morgen haben, dann rufe ich da an und ich weiß, ich habe den morgen. Okay. Und dann meine großen Pufferspeicher dabei, da rufe ich an, ich habe die morgen. Ja. Na, cool. Ja, ohne mit Prime, also quasi, ne? Ohne Versandkosten. Ja. Und wenn ich jetzt zu meinem Großhandel gehe, ja, dann muss ich erstmal, wenn die mir die vor die Tür liefern, Versandkosten werde ich da jetzt auch nicht bezahlen müssen, aber die sind auf jeden Fall teurer und ja, man überlegt immer, was ich damit sagen will. Man überlegt immer, Mensch, man will diese örtlichen, man will hier im Grunde genommen die Leute, die vor Ort sind, willst du ja unterstützen. Ja. Aber habe ich heute auch gemacht. Ich war im Mediamarkt, mir ein USB-Kabel kaufen. Ja, sowas kaufe ich auch hier unten. Da haben wir auch so einen Elektromarkt. Ja. Ja. Das ist schon klar. Aber so ganze Kleinigkeiten hier, wie dieses Y-Kabel zum Beispiel. Ne? Ja. Für unser iPad jetzt. Ja. Wärst du dafür los? Nee. Eben, du brauchst es morgen und dann weißt du, es ist morgen oder übermorgen da. Peng. Ja, aber guck auch mal jetzt hier das Mikrofon oder das Mischpult da. Das kriegst du ja im Mediamarkt Saturn oder weiß der Teufel, wo noch nicht mal. Weißt du? Ja, genau. Ja, okay, gut. da kommt auch nicht in der Woche zwei Mann vorbei, die sowas wollen. Klar, aber ja, irgendwo läuft es immer drauf raus, dass du den Kram bestellen musst. Ja, aber wo ich natürlich sagen muss, wenn du jetzt nur über den Preis willst, sag ich mal, also du gehst jetzt irgendwo hin und suchst dir das beim örtlichen Mediamarkt, was weiß ich, Expert oder wo du jetzt gerade bist, guckst dir einen Fernseher an, lässt sich da toll beraten und gehst dann nach Hause und kaufst es bei Amazon. Nee, das würde ich nicht machen. Weil es da 50 Euro weniger kostet. Nee, das ist eine Schweinerei. Das ist Schweinerei, also, ja. Also in den Laden gehen und sich da schön beraten lassen und so und dann bei Amazon bestellen, das ist eine Schweinerei, das geht schon mal gar nicht. Ja, also gut, ich meine, ich stehe natürlich auch mal im Mediamarkt oder im Saturn und was weiß ich, guck mir dann halt eben auch mal Preise an, wenn ich mir irgendwas kaufen will. Und sag dann, okay, jetzt ist das, was ich hier mir kaufen will, was weiß ich, 20, 30 Euro billiger bei Amazon. Und dann muss ich halt eben sagen, ja, tut mir leid, ich bin mir nach wie vor selbst der Nächste und finde mein Geld auch nicht auf der Straße. Jo. Ja, nur. Aber dann lasse ich mich nicht vorher beraten. Also dann gehe ich, was weiß ich, irgendwas jetzt, sag ich mal, die PlayStation zum Beispiel. Gut, die hatte ich damals, die hatte ich auch bei Amazon bestellt, genau. Da war ich halt eben, die hatten ein Angebot und bei Amazon war dann halt eben nicht nur ein Controller dabei, sondern zwei für dasselbe Geld und so ein Controller kostet halt eben auch da 50 oder 60 Euro und dann muss ich halt eben sagen, ja, tut mir leid, dann kaufe ich den jetzt dann nicht hier, sondern bestell's. Aber ich habe dann mich nicht beraten lassen oder so. Ja, das ist ja das, was mich auch so ärgert. Jetzt gerade, ich bin groß in den gelben Seiten, weil ich umgezogen bin und finde das auch eigentlich richtig gut, diese Einrichtung, ne? Ja. Nur bei mir ruft so viel Werbung an. Ich habe so viel Werbung, wo die mir irgendwie was andrehen wollen. Und wenn jemand anruft, der wirklich Interesse hat, dann heißt es meistens, ja, könntest du mir mal ein Angebot über ein Badezimmer machen. Und erst heute wieder, da rief einer an, sagte so, ja, können Sie mir mal ein Angebot über ein Badezimmer machen, das wäre ganz schön, weil wir wollen hier was bauen und wir kommen aus Salzuflen und wir haben Sie aus den gelben Seiten. Ich sage, ja, das ist soweit in Ordnung, sage ich, Sie sind ja noch nicht meine Kundin. Ich möchte jetzt für dieses Angebot entlohnt werden. Das heißt, ich werde 2 Stunden Arbeit haben, das wird ungefähr 80 Euro generieren, plus Mehrwertsteuer sind sie bei 100 Euro, die ich ihnen aber verrechne, wenn wir den Auftrag bekommen. Ja. Sag ich, das ist einfach bloß mein Kostenfaktor, weil ich kenne sie nicht, sie sind nicht mein Kunde, noch nicht, sie können es natürlich werden, klar, aber einfach Fairplay, ne? Weißt du, sie nimmt mich in Anspruch, will meine Arbeit haben und ich möchte gerne das Angebot bezahlt haben. Ja, sagt sie so, ja, muss ich nochmal mit meinem Mann drüber sprechen. Naja, sag ich also nicht. Sag ich, ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, so ein normales Badezimmer, Standard wird zwischen 8.000 und 10.000 Euro inklusive Fliesen legen und unserer Standard Porzellansachen da kosten. Ja, ja. Sag ich, da haben Sie schon mal eine Größenordnung. Stunde liegt bei 43 Euro plus Mehrwertsteuer, der Geselle und 23 Euro für den Helfer. So, jetzt können Sie dann losgehen. Sag ich, dann haben Sie von mir kostenlos. Ja. Sag ich, wenn sie genaueres haben wollen, sie müssen das muss sie einfach verstehen. Das sind 2000 Leute werden da angerufen und der Günstige kriegt es nachher. Ist natürlich voll überzogen, aber ja, ist doch so. Ja, ich kann deine Seite verstehen. Natürlich willst du als Auftraggeber dann halt eben auch, was weiß ich, dir mal, keine Ahnung, wie viele Angebote reinholen. Wenn ich dieses echte Interesse, ich sage, okay, der Bob kommt, der macht mir ein Angebot und das ist eben halt der Bob, auf die ich lege Wert auf seine Arbeit, ich möchte wirklich, ich habe echtes Interesse, dann zahle ich diese 100 Euro. So, ja. Aber dann kann ich mit dem Kunden, wenn ich das sehe, und das ist der erste Schritt, den ich mache, erstmal ruft er mich an. Ich sage, okay, ich möchte das gerne bezahlt haben. Und dann sagt er, ja, nee, ist kein Problem, das machen wir, aber mich würde das echt mal interessieren. So, und dann geht der Kunde mit mir in die Ausstellung. Wenn er die 100 Euro bezahlt hat, dann gehe ich mit dem in die Ausstellung. So, dann sind die nächsten 2 Stunden, die ich mit ihm in der Ausstellung bin. Ja. Dann gehe ich mit dem zu dem Plattenfritzen hier, um Natursteine rauszusuchen. Ich mache einen Vororttermin mit unserem Fliesenleger und. Weißt du, wie viele Stunden da zusammenkommen? Bis so ein Angebot erstmal richtig dingfest ist. Na, ich verstehe ja deine Seite, um Gottes Willen. Also. Und den Auftrag haben wir gekriegt. Und den brauchte ich ja nicht mal diese Rechnung schreiben über diese 100 Euro. Ja. Weil es sind einfach, es ist fair und ich denke, das mache ich nur als Abschreckung. Gleich vorweg. Weil ich keinen Bock habe, an irgendjemanden zu geraten. Ja, du würdest ja praktisch, ich sag mal, den ganzen Tag da nur sitzen, Angebote schreiben und letzten Endes, wenn es ganz, ganz dumm läuft, kommt dabei gar nichts rum. Ja, deswegen kommen solche Ausschreibungen und sowas kommen bei mir gleich in Ablage P, ne? Ja. Ablage P für Papierkorb. Ja, ich habe schon verstanden. Ja, du schon. Wir sind ja nicht alleine, das heißt so. Ach so, stimmt schon. Wir haben ja hier Hörerschaft. So, ich werde jetzt noch ein schönes Nörten-Hardenberger trinken. Okay. Auf den Hatti, weil der Hatti, der ist nicht hier heute. Ich weiß gar nicht, ist der noch da unten? Ist ja auch, der muss so da unten im Keller irgendwo rum. Ja, doch, der ist da. Ja, vielleicht kommt die gleich noch hoch. Wir können ja noch ein bisschen weitermachen. Jo, genau. Ups, da war ein Bäuerchen. Aber Bier habe ich auch schon ewig keins mehr getrunken, echt. Warum nicht? Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe hier welches stehen bei mir hier in der Abstellkammer. Und ich glaube, das ist noch von meinem Geburtstag aus dem August. Also ich denke mal, das ist mittlerweile schon abgelaufen. Genau. Nee, das kann nicht, das wird nicht schlecht. Echt? Genauso wie die Cola Light Kiste da. Ich glaube, da sind von, ich weiß nicht, wie viele Flaschen sind in so einer Cola Light Kiste drin? 10? Wann hast du Geburtstag? Im August. Ende August. Ende August, das passt nicht. Wie viele Flaschen sind in so einem Cola-Light-Kasten drin? 3, 6, 9? 12. 9, 12. Ja, ich glaube, da stehen mindestens mal noch so 7, 8 Flaschen rum. Auch seit meinem Geburtstag, so irgendwie. Ich trinke eigentlich nur noch Wasser und Kaffee im Moment. 3 mal 4. Also 12 mal 1 Liter. Normal in der normalen Kiste. Ja, so eine Kiste habe ich, ja. Also ich denke mal, der kann es auch nicht mehr trinken. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie, Wasser und Kaffee gibt's. Also ich hatte ja letztes Jahr. Und ab und zu mal Tee, ja. Ich hatte ja letztes Jahr diese Reste gekauft. Dieses Weizenbier. Also okay. Da habe ich ja die Palette so super günstig gekriegt und habe da gleich 6 oder 7 oder 10 Paletten von gekauft. Die sind alle leer geworden. Mm. Die letzten habe ich Vatertag getrunken. Sauber. Aber weißt du, an den Dosen stört mich immer, die musst du halt eben wieder zurückbringen. Und mit Dosen, das ist immer so, da bleibt immer ein Rest drin. Nee, und die dann brauchst du nicht zurückbringen. Die waren ohne Pfand drauf. Ohne Pfand. Die waren für den Export. Und die waren im Ende Januar abgelaufen. Und wie gesagt, Vatertag habe ich die letzte getrunken, immer noch in Ordnung. Okay, sauber. Naja, aber was passiert da groß, wenn die abgelaufen ist? Da kann ja groß nichts passieren. Dann im schlimmsten Fall kannst du hier mal schnell aufs Klo rennen müssen oder so. Mehr kann da ja eigentlich nichts passieren, oder? Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich merkt, wenn das schäumt, ne? Ich glaube es auch nicht. Also, ja, ich meine jetzt, wenn es 5 Jahre alt ist, würde ich es auch nicht mehr trinken, aber. Ich habe das, glaube ich, irgendwie mal gehört, dass das mit dem Licht zusammenhängt. Die Dosen, die halten sich länger, weil kein Licht dran kommt. Ja, deswegen sind die Flaschen ja auch nicht, sage ich mal, weiß durchsichtig. Das hat schon mit dem Licht zusammenzuhängen, auch mit der Haltbarkeit und so Kram. Ja, ja doch, ne? Also irgendwas war da mit dem Licht und die Dose an sich ist so erstmal das Praktischste. Ja, weil es komplett dunkel ist, ja. Ja, genau. Und deswegen ist Dosenbier, glaube ich, auch ein bisschen länger haltbar. Aber bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, kann irgendwie sowas war da. Naja. Jo. Ach, so ein Dosenbier muss manchmal sein, also das, Da gab es mal irgendwo ein Lied, ich trinke täglich Dosenbier, denn Dosenbier macht schlau oder so. Okay. Das glaube ich aber nicht. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Night of the Pots habe ich uns eingetragen. Hast du schon gesehen, ne? Ja, habe ich schon gesehen, habe es der Dotti gesagt. Achso, mit dem, du meinst mit, wie heißt noch schnell, unser Drinkcast. Ja, auch. Ich habe 3 Slots eingetragen, weil ich dachte, naja gut, vielleicht, ich hätte in dem Moment Lust gehabt, als wir es eingetragen hatten, da war es wirklich so spät. Ja, war gerade so die letzte halbe Stunde. wie die das veröffentlicht hatten. Mhm. Da war ich war quasi, wie der Hatti das rausgelöscht hat, die alten. Da habe ich schon meine neuen eingetragen. Der hat noch gar nicht die letzten Buchstaben weggelöscht. Okay, da hatte warst ich den, du schon wieder am Reinschreiben. Da hatte ich unsere schon drinne. Das hat er ja im Podcast auch gesagt. Ja. Naja, außer der Bob, der weiß schon, um was es geht. Der weiß ja auch, wann es ist und so weiter, ne? Mhm. Ja, und da dachte ich, naja gut, das musst du auf jeden Fall. Dann machst du wieder Primetime und 7 Uhr war super. Weil, wenn wir dann, sind jetzt eine halbe Stunde früher dran, Dottio und ich. Ja, ich habe euch direkt danach, glaube ich. Ja, ne? Ist doch gut, ja. Mhm. Ja, das ist, ja. Ja, und zum Abschluss habe ich gedacht, naja gut, da können wir nochmal so mal ein Bierchen zusammen trinken. Ja, ja. Das wäre doch top. Aber eine halbe Stunde wäre es ja auch nicht voll. Naja gut, aber deswegen fange ich ja um 7 mit dem Podcasten an, dass ich ab 7:30 Bier trinken kann. Ach so, so hast du das vor, okay, ja, klar. Ja, das werde ich schon schaffen bis dann. Ja, so kriegen wir uns schon weggehauen, ne? Ach, herrlich. Nee, ich wenn nicht muss der schön. Gute, wenn nicht muss der gute Prinz Schnaps herhalten. Hä, was ist das denn? Ja, hier der Williams Christbirne Schnaps. Ja. Ist das der, wo der Boden unten rausgemacht wird von der Flasche, damit die Birne reinkommt? Nee, oder? Das hier ist keine Birne drin. Das ist ein Williams Christ, aber der ist dann so im Holz was gelagert. Der Hatti trinkt doch den auch immer. Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht? Weiß ich nicht, nee. Hatten wir da nicht, wie du bei mir warst, da? Schnaps hatten wir keinen getrunken, ne? Nee, ganz bestimmt nicht, nee. Ist keiner mit blauem Auge irgendwie ins Bett oder so. Nee, der hat mir mal einen angedreht bei sich zu Hause. Ja, das wird der gewesen sein, denke ich mal, ja. Nee, das war irgendein Kräuterkram. Also, der war gar nicht so unlecker, aber letzten Endes bin ich kein Schnapstrinker. Na, ja, ich trinke mal auch einen, wenn, was weiß ich, wenn du es im Magen hast oder so, oder, ja, mal einen. Ja, klar. Das kann man ja auch machen. Ist ja okay. Aber ich meine, jetzt so, meine Frau, die trinkt ja öfter mal sowas. Und ja, die Frauen trinken ja mehr so Likörchen oder so, oder? Ja, die mögen sowas, genau. Ja, aber so ein richtiger Schnaps, so 45-prozentiger trinkt die ja bestimmt auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, so Likörchen, ja, okay, gut. Was Süßes, ne? Was Süßes. Jo. Ja, Mensch, was machen wir? Wollen wir die Aufnahme beenden und Ding schicken? Klaus oder wer kriegt die? Oder? Der Klaus, ja. Weil ich glaube, hier traut sich keiner auf den Balkon zu kommen. Ich glaube auch, wir weil hier die podcasten. Aufnahme läuft irgendwie. Die ne? sind alle irgendwie, ja, keiner will hierher kommen und stehen alle im Flur rum. Ja, das ist komisch. Ist auch ganz komisch, ja. Naja. Gut, gut, wenn nicht, kann man ja vielleicht nochmal was dahinter schneiden. Aber ich denke, soll auch reichen. Wir können ja dann wieder podcasten. Wir machen das ja öfter mal. Genau, ja. Ne? Ja, los. Ja, los. Dann stoppen wir das. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.